Kapitel 22. Aus dem Buch Orgien in einer Villa am Strand. Rainer liegt abseits der anderen Gäste am Strand auf einem Tuch am Strand. Gott, das geht schon los. Er hatte sich extra eine abgelegene und einsame Stelle ausgesucht, weil er nackt sein wollte, und unter den meisten anderen Badegästen, die ihn abwertend anstarrten, hatte er keine Lust darauf. Er hatte diese Stelle gefunden, als er gestern Abend am Strand entlang lief und sich die Gegend anschaute. Er hatte die Augen geschlossen und war etwas enttäuscht, dass die Jungs nicht mitkommen wollten. Andererseits mussten sie arbeiten. Er dagegen konnte auch gut abends im Hotel ein paar Stunden schreiben. Das ist meine Stelle, Kleiner. Er öffnete die Augen und ein großer, dunkelhäutiger Mann stand vor ihm. Er trug ein offenes Hemd, ohne einem Shirt darunter, und eine recht bunte, kurze Hose. Er schaute auf die Shorts, und als sich der Mann ein Stück zu ihm herunterbeugte, glaubte er, die Eichel des Mannes aufblitzen zu sehen. Der Mann schaute ihn ärgerlich an. Als er merkte, dass Rainers Schwanz zuckte und größer zu werden begann, grinste er allerdings. »Sag bloß, du bist geil auf meinen Schwanz?« Der Mann schaute ihn fragend an. Rainer spürte, wie sein Schwanz puchte. Das Grinsen des anderen wurde breiter. Er bewegte die Schultern in einem Ruck nach hinten und sein Hemd fiel in den Sand. Er stieg aus den Sandalen, die er trug, und zog sich die Hose herunter. Wenn ich schon deinen Schwanz sehen sollte, sollst du auch meinen sehen, finde ich. Der Schwanz des Mannes war verdammt groß. Er selbst war dagegen nahezu winzig. Der andere begann, seinen Schwanz mit einer Hand zu wichsen, und Rainer spürte, dass er nun fast ganz aufgerichtet war. Der Mann begann ebenfalls zu wachsen. Bei ihm war es allerdings weniger ein größer werden, sondern mehr ein hart werden, und der Umfang begann sich zu vergrößern, wen auch nicht viel. Der Mann kniete sich vor ihn und reichte ihm die Hand, mit der er eben noch seinen Schwanz gehalten hatte. Rainer legte seine Hand an seinen mittlerweile harten Schwanz, wichste ein paar Mal und gab ihm dann diese. »Luan!« »Rainer!« Der Mann legte seine Hand an Rainers Schwanz, während dieser die Hand an Luans Schwanz legte. Sie wichsten sich gegenseitig, bis sie abspritzten. Luans Schwanz war so groß und hart, dass er ihn gerne mal in sich gespürt hätte. Allerdings wollte er den anderen auch gerne mal selbst ficken. Luan spritzte seine Ladung genau auf Rainers Brust, während Rainers Sperma an Luans Hoden und Penis spritzte. Luan schien davon nur noch geiler zu werden und spritzte kurz hintereinander zwei weitere Ladungen auf ihn. Während Rainer seine letzte Ladung abspritzte, er schärfte eine mehr als Luan, setzte sich dieser neben ihn in den Sand und atmete schwer. Sie hatten beide versucht, den anderen zuerst zum Kommen zu bringen. Keiner von ihnen wollte zuerst abspritzen. Am Ende konnte sich keiner länger zurückhalten und sie waren gleichzeitig gekommen. »Ich gebe zu, du bist erst kurz nach mir gekommen«, sagte Luan. »Aber ich hatte dafür den größeren Druck beim Spritzen.« Rainer lächelte. »Und wovon träumst du nachts? Du hast ja nur geradeaus spritzen müssen. Nimm mal eine Hand und fass deinen Sack an. Da klebt immer noch mein Sperma.« Ich musste schließlich nach oben spritzen. Und das verlangt mehr Druck, als gerade zu spritzen.« Luan lachte. »Na, du bist vielleicht eine. Wie ist es denn mit der Erholungsphase? Verfasse. Wie lange brauchst du, bis ich dich nochmal meine Eier vollspritzen lassen kann?« Rainer zeigte lächelnd auf seinen Schwanz, der immer noch halb hart war, während Luans Schlabbe auf dessen Bein lag. »Wie sieht es denn für dich aus?« Luan lachte. »Ja, na gut, du schwillst langsamer ab als ich. Das heißt aber nicht, dass du gleich nochmal kannst.« Rainer lächelte. »Bist du sicher?« Luan leckte sich über die Lippen. Grinstend meinte Rainer, »hast du Angst?« »Pah, ich und Angst. Das ist doch nur heiße Luft.« Grinsend rückte er ein Stück, um Platz auf dem Badetuch zu machen. »Los, leg dich hin.« Luan zögerte. »Wusste doch, dass du Angst hast.« Luan schüttelte den Kopf. Darum geht es nicht. Ich habe normalerweise wen da? Nun, mein Schwanz in anderen. In mir war noch niemand. Rainer lächelte. Also doch Angst. Ah, aber keine Angst, ich zwinge dich zu gar nichts. Luan lachte. Genau als ob du das könntest. Rainer sah ihn an. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir ringen, wen ich es schaffe, mit meinem Schwanz deine Öffnung zu berühren, dann darf ich dich ficken. Luan lächelte siegessicher. Okay, aber es muss dafür hart sein und nicht schlapp. Kein Problem. Er zeigte wieder auf seinen Schwanz, der dastand wie aus Stein. Luans Grinsen schwand ein wenig. Okay, du bist vielleicht schon wieder hart. Das heißt nicht, dass du gewinnst. Rainer kniete sich lächelnd hin. Luan machte es ihm gegenüber nach. Wir sollten noch ausmachen, was ich bekomme, wenn ich gewinne. Wenn du diesen Kampf gewinnst, darfst du mich fünfmal ficken, wann und wie du willst. Luan grinste. Jetzt darf ich nicht verlieren. Sie verharrten regungslos einander gegenüber. Plötzlich griff Luan nach ihm und hatte ihn im Schwitzkasten. Rainer spürte, wie Luan von hinten seinen Schwanz gegen ihn drückte. Ihm war klar, was passieren würde, wen er jetzt aufgeben würde. Luans Schwanz wurde härter und er legte eine Hand vom Schwitzkasten an Rainers Schwanz. Luan begann, ihn zu wichsen, während er versuchte, sich zu befreien. Es war klar, was Luan vorhatte. Er wollte ihn dazu bringen, nochmal zu kommen, damit sein Glied nicht hart blieb. Nur so konnte er verhindern, dass Rainer wirklich Chancen auf den Sieg hatte. Rainer ließ ihn machen. Er wehrte sich zwar weiterhin etwas, sparte aber seine Kraft. Luans Schwanz an wurde hart und Rainer spürte, wie die Eichel des anderen gegen seine Hoden stieß. Luan bewegte sich und Rainer wurde auch schon klar, warum. Er tat so, als wolle er sich befreien. Luan ließ seinen Schwanz los, um ihn fester halten zu können. Luan ließ seinen Schwanz los, um ihn fester halten zu können. Wie willst du deinen Schwanz in mich schieben, wenn du zwei Hände brauchst, um mich festzuhalten? Spottete Rainer. Luan lachte leise. Dann bewegte er sich so, dass Rainer nach vorne gebeugt war. Er wusste, dass Luan so leichteren Zugang hatte. Rainer spürte, wie Luans Schwanz seine Spalte entlang rutschte, auf der Suche nach dem Weg hinein. Luan fand die Stelle schnell und ohne dass er etwas dagegen machen konnte, spürte er, wie der große und dicke Schwerens mit der Eichel voran in ihn drang. Er stöhnte und spürte, wie sein eigener Schwanz pilzierte, als Luan an seiner Prostata vorbei weiter in ihn eindrang. Er stöhnte und er spürte den anderen immer noch sich in ihn hineinschiebend. Als er ganz in ihn war, ließ er den Griff etwas locker und Rainer konnte sich etwas zurücklegen. Dabei spürte er, wie der andere Mahn noch tiefer in ihn eindrang. War das überhaupt möglich? Luan hatte ihn immer noch im Schwitzkasten und legte nun seine andere Hand wieder an Rainers Schwanz, um ihn zu wichsen. Dabei fing er an, sich in ihm vor und zurück zu bewegen. Rainer stöhnte und ließ locker, während der andere sich in ihm bewegte. Luan löste den Griff und Rainer beugte sich geschlagen nach vorne, während der Sieger einen Teil seines Preises einforderte. Er war auf Händen und Knien, während Luan immer schneller wurde und zunehmend erregt wurde. Als er abspritzte, fühlte Rainer sich unfassbar ausgefüllt und er spürte, wie das heiße Sperma in ihm abgespritzt wurde. Luan stöhnte und fühlte sich offenbar wie der Sieger. Das war er genau genommen ja auch. Hätte Rainer nicht bewusst seine Formulierung gewählt, er spürte, wie sein Schwanz pilsierte, als sich Luan mit seinem letzten Irguß aus ihm zurückzog und dabei seinen Hintern und die Hoden wie den Schwanz vollsamte. Luan legte sich lächelnd auf das Badetuch. Ich habe wohl gewonnen. Rainer spürte, wie das Sperma aus ihm herauslaufen wollte, als er sich aufrichtete. Er lächelte. Sieht fast so aus. Luan richtete sich auf. Warte mal, du hast da was. Rainer kniete sich hinter ihn und Luan sagte: Wo denn? Knie dich mal bitte nach vorne. Luan zögerte. Du hast doch schon den Ringkampf gewonnen. Ach nee, das muss ich sagen, ne? Du hast doch Ja, schon das den wissen Ringkampf wir. gewonnen. Er ging auf die Knie und Rainer streifte mit der Hand über seinen Rücken. Er grinste freck. Halt bitte still, ich glaube, da ist irgendeine Art von. Luan stöhnte auf, als Rainer seine Eichel ein Stück in diesen Arsch schob. Als er sie wieder herauszog, drehte dieser sich um. Warum hast du das gemacht? Rainer grinste frech. Was genau hatten wir abgemacht? Luan überlegte. Ein Ringkampf, den du gewinnen würdest, wenn du mit deiner Eiche meinen Arschloch berührst. Du darfst mich dann... Rainer nickte. Wie waren die Bedingungen für deinen Sieg? Luan sah ihn erschrocken an. Du hast keine Bedingungen genannt. Nur der Preis war ausgemacht. Rainer grinste breit. Ich nehme, du kennst die Regeln, wen keine klare Siegesbedingung abgemacht ist? Der Verlierer muss sagen, dass er aufgibt. Seine Aussage kam etwas zögerlich. Und ich habe gesagt, dass ich aufgegeben habe? Du sagtest, ich hätte gewonnen. Rainer konnte nicht noch breiter grinsen. Jemanden zu sagen, er hat gewonnen, ohne dass jemand aufgegeben hat, ist kein Sieg, sondern nur eine Taktik, den Gegner in dem Glauben zu lassen. Aber ich hatte meinen Schwanz in dir. Ja, und glaub mir, hättest du mich gefragt, ob ich aufgebe, während du dich in mich gedrängt hast? Ich hätte wohl ja gesagt. Luan sah ihn an. Dann lachte er eher verzweifelt auf. Tja, ich bin der Mann, der sein Wort hält. Versprich mir aber ein. Rainer sah ihn gespannt an. Sei vorsichtig. Rainer lachte. Bin ich immer. Und glaub mir, wen du erst einmal entdeckt hast, wird es dir sicher gefallen. Luan lächelte, als hätte er Angst. Ich sag dir was. Weil du mich schon mal hattest und ich es sehr geil fand, bekommst du deinen Preis trotzdem. Solange du dich daran hältst, dass ich gewonnen habe und meinen Preis einfordern kann. Luan lächelte. Einverstanden. Er sah trotzdem etwas betrübt aus. Du. Was ist denn los? Ich hätte dich besiegen können. Nimm das bitte nicht zu ernst, aber hättest du nicht. Nicht mal wen du Bedingungen gestellt hättest. Luan sah ihn an. Willst du etwa behaupten, du hast dich verwillig von mir ficken lassen? Rainer grinste. Ich sagte dir, hättest du gefragt, ob ich aufgebe, hätte ich ja gesagt. Das stimmt auch. Aber ja, ich habe mich freiwillig ficken lassen. Ich wollte dich unaufmerksam machen. Ich hatte allerdings nicht mit einer solchen Länge und dazu diesem Umfang gerechnet. Das war schon brutal. Gefallen hat's mir trotzdem. Entschuldige, ich bin absichtlich etwas härter zu dir gewesen, weil du meintest, wenn ich gewinne, bekomme ich 5 Fix, wie ich sie will. Und als du mich nach vorne fallen hast lassen und dich nicht mehr gewehrt hast, bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich gewonnen habe. Sie saßen in einem Café. Rainer konnte kaum sitzen. Luan grinste. Wann fährst du wieder? Rainer überlegte. Heute ist Dienstag, oder? Luan nickte. Freitag in einer Woche. Also in etwa 10 Tage, heute nicht mitgerechnet. Luan grinste, als habe er eine gute Idee. Wie lange kannst du bleiben, wenn du kein Hotel bezahlen musst? Rainer ahnte, worauf das hinauslief. Ich denke 2 Wochen, inklusive 3 Tage. Luan überlegte. Also würdest du etwa 7 Tage gewinnen? Rainer nickte. Willst du zu mir ziehen für die Zeit? Ich verspreche dir auch, wen es mir, wie du sagst, gefällt. Er hob die Augenbrauen. Darfst du auch öfter? Rainer grinste. Leider habe ich aber eine Buchung. Flug könnte ich zwar wohl verlegen, aber das Hotel ist bezahlt. In welchem Hotel bist du denn? Im Plaza am Meer. Kein Problem. Er machte einen Anruf. Dann hielt er nach einem Hallo und einem Moment bitte das Mikro zu und fragte: Geht das klar, wenn du dein Geld wiederbekommst? Er nickte. Luan fragte noch, wie er heiße. Dann redete in einem schnellen Englisch auf die Person am Aberat ein. Er nannte einen Namen, der wichtig klang, dann seinen eigenen Vornamen. Er bedankte sich und legte auf. Komm. Wir holen jetzt deine Sachen und fahren zu mir. Er starrte Luan an, der aufgestanden war, und auf einen großen Ford Raptor zu Gung. Rainer beeilte sich, ihm zu folgen und legte ein wenig Geld auf den Tisch. Brauchst du nicht, das ist mein Restaurant, rief ihm Luan zu. Er sah eine Kellnerin auf ihn zugehen und sie nickte. Er nahm das Geld und legte es ihr in die Hand. Die Frau grinste und bedankte sich. Als er auf Luan zuging, bemerkte er, dass Luan in den Pickup einstieg. Er ging zu Beifahrerseite und Lua öffnete sie von innen. Alter, ist das deiner? Luan grinste. Einer meiner drei geschäftlichen Wagen. Als Rainer einstieg, lächelte er. Das ist einer, den ich mir auch längst kaufen wollte. Luan nickte. Die sind klasse. Auch wenn es nicht immer leicht dafür ist, einen Parkplatz zu finden. Wenn du in der Stadt wohnst, ist er vermutlich bei weitem zu groß. Und du brauchst ein kleines Auto. Sie hielten vor seinem Hotel und Rainer fragte, ob er mitkommen wollte. Er schüttelte den Kopf. Ich muss kurz an die Rezeption was abholen. Er überlegte, was das wohl war, was er an einer Rezeption abholte. Sie trafen sich am Auto. Rainer hatte einen großen Koffer und einen Rucksack vor sich stehen. Luan öffnete das Verdeck der Ladi Fleche und Rainer legte die Sachen in den Koffer. Als sie wieder im Auto saßen, gab er Rainer einen Umschlag, in dem Geld war. Was ist das? Willst du meine Dienste kaufen oder wie? Luan lächelte. Blödsinn. Das habe ich doch gar nicht nötig, oder? Das ist dein Geld. Rainer starrte das Geld an. Er zählte es. Darin war das Geld für seinen Urlaub, auf den Cent genau. Wie hast du das angestellt? Luan grinste. Bei dem Hotel war es leicht. Es gehört mir. Bei einem anderen hätte ich selbst etwas in die Tasche gegriffen. Da drin ist all das Geld für deinen Flug und das Hotel, sogar das, was bereits erreicht war. Du hast zugesehen für deinen Urlaub keinen Cent bezahlt. Rainer lächelte. Wenn das so ist und du möchtest, kann ich auch länger bleiben. Allerdings möchte ich das Geld dir geben, weil du mich bei dir aufnimmst. Luan schüttelte den Kopf. Behalt es. Und was das Bleiben angeht, musst du nicht arbeiten. Du kannst gerne so lange bleiben, wie du willst. Aber nicht, dass du Probleme bekommst. Er sah zu Rainer, der kicherte. Hinten im Koffer ist mein Laptop. Solange du mir Strom zur Verfügung stellst, kann ich so gesehen auch ein Jahr bleiben, obwohl ich mich um mein Haus kümmern müsste. Ich verstehe gerade, glaube ich nicht. Luan, ich bin Schriftsteller. Solange ich meinen PC stumm und Internet habe, geht das klar. Sie fuhren aus dem Ort zu einem großen Haus. Anscheinend war gerade eine Party, denn es waren viele Leute da und Musik war sogar schon aus der Entfernung zu hören. Sie fuhren in die Einfahrt und Rainer stellte überrascht fest, dass es Luans Haus sein musste. Luan drückte auf einen Knopf und die Garage ging auf. Es waren zwei Stehplätze. Der eine war lädt, aber Rainer konnte seinen Augen nicht trauen. Da lagen etwa 20 Leute, die alle am Vögeln waren. Ja, klar, warum nicht? Oh. Manche zu zweit, andere waren zu dritt oder zu viert. Es waren noch ein paar Männer, aber auch Frau N., die an der Seite alleine standen und sich selbst befriedigten, während sie dem geilen Treiben zuschauten. Rainer starrte Luan an. Der grinste einfach nur. »Du wohnst hier?« Er nickte. »Gehört dir das Haus?« Er nickte erneut. »Geht ja gut ab hier«, sagte er mehr zu sich selbst, aber Luan nickte erneut. Sie stiegen aus und holten seine Sache von der Ladefläche.